In der TV-IAKA werden die Zugvogelschutzgebiete auf wissenschaftlicher Grundlage bestimmt und die Lebensorte rationell gepflegt. In den letzten Jahren wurden in der TV-IAKA die wichtigen Schutzgebiete und Lebensorte für Zugvögel untersucht und die Rangliste von deren Lebensräumen festgelegt. Das Institut für Artenvielfalt bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften hat die Zugvogelwarte Mundok etabliert, führt in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Einheiten wie mit dem Ministerium für Landespflege und Umweltschutz den Schutz und Pflege der Zugvögel wissenschaftlich durch, wie zum Beispiel durch Einführung der fortschrittlichen Techniken für Wiederherstellung der Lebensorte der Vögel. Weil Korea ab drei Seiten von Meeren umschlossen ist, gilt es als ein wichtiger Wanderungsweg und Zwischenaufenthaltort für Zugvögel in Nordostasien.